بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد herzlich willkommen liebe Geschwister heute machen wir ein weiteres Thema inshallah von أحكام النساء an der Angelegenheit der Frauen es geht darum darf die Frau oder das Urteil des Streichens der Frau über ihren Khimar oder über ihren Hijab während Wudu. Das heißt, die Frau macht Wudu, aber halt behält ihren Hijab auf. Sie macht ganz normal Wudu. Und der Sheikh sagt, es ist erlaubt, dass die Frau ihren Khimar oder Jalbab oder Abaya oder Hijab, je nachdem, was sie natürlich trägt, auf dem Kopf behält. Das heißt, sie wascht ihr Gesicht, sie wascht ihre Arme. Und sie darf dann aber, sie muss nicht ihren ganzen Hijab ausziehen, sondern sie darf über ihren Kopf mit dem Hijab streichen, ohne dass jetzt die Haare unbedingt zur Schau kommen. Und das ist eine Erleichterung für die Frau. Und das basieren auf verschiedenen Hadithen mit dem Qiyas auf, dass der Mann auch bei seinem Turban, weil man früher hat dann die Turban auch so gebunden, dass man es komplett aufmachen müsse und nicht nur draufsetzen. Deswegen auf diese Hadithe wurden das aufgebaut und die Gelehrten haben das so gesehen und er ist auch, der Sheikh Mustafa al-Adawi ist auch der Meinung, dass eine Frau die Wudu macht, über ihren Hijab ganz normal streichen darf. Barakallahu fikum, jazakum allah khairan, bis nächste Woche, inshallah, assalamu alaikum.